Sie tut mir leid, ich komm heute nicht nach Haus. Mach dir keine Sorgen, ich bin morgen wieder da. Ich lass dich nur allein, weil die Leute mich brauchen. Du weißt, dass ich muss, ich hab ein Mess auf der Brust. Baby, immer wenn ich geh, wirst du feucht in den Augen. Mach dir keine Sorgen, ich bin morgen wieder da. Was mal wieder ohne mich nicht läuft, bin ich draußen. Du weißt, dass ich muss, ich hab ein Mess auf der Brust. Ich bin die einzige Hoffnung, die dir noch bleibt in der Krisenzeit. Denn ich lass es aussehen, als wäre das alles spielend leicht. Du bist mein Fan, dann sag, wo's brennt und ich flieg vorbei. Soll heißen, ich bin wieder high wie DJI. Baby, ich bin dann mal weg bis November. Der Tag markiert als weißer Fleck im Kalender. Du weißt, wer ich bin, das lässt sich nicht ändern. Bitte näh ein S an mein Hemd dran, ich muss los. Bevor es jemand wagt, uns anzugreifen, muss ich sie in die Schranken weisen, bis sie das Handtuch schmeißen. Ist ganz schön scheiße, so ein Leben in Hotelbetten. Doch ich muss mal eben kurz die Welt retten. Baby, tut mir leid, ich komm heute nicht nach Haus. Mach dir keine Sorgen, ich bin morgen wieder da. Ich lass dich nur allein, weil die Leute mich brauchen. Du weißt, dass ich muss, ich hab ein Mess auf der Brust. Baby, immer wenn ich geh, wirst du feucht in den Augen. Mach dir keine Sorgen, ich bin morgen wieder da. Was mal wieder ohne mich nicht läuft, bin ich draußen. Du weißt, dass ich muss, ich hab ein Mess auf der Brust. Ich weiß, du raffst es nicht, meinst es nicht, versuchst es doch, begreifst es nicht. Fragst mich, wieso ich zu dir so scheiße bin. Jede Nacht auf Mission wie der kleine Vampir, nur ohne Cape. Und du willst wissen, wann bist du wieder hier? Es wird spät, ich wünsch mir nur, dass du vertraust und es klar siehst. Diese Rapper da draußen sind meine Feinde wie Nazis. Guck mal, das geht nicht klar, wenn wir nichts tun und nur zuschauen. Drum erzähl ich die Wichser wie im Blutrausch, bis ich letztlich wieder gut gelaunt bin. Falls meine Enkel fragen, was so damals war. Wack MCs haben gern geblasen in der Panorama-Bar. Aber scheißegal, irgendwann kann ich einfach Mucke machen und Geld scheffen. Doch ich muss mal eben kurz die Welt retten. Baby, tut mir leid, ich komm heute nicht nach Haus. Mach dir keine Sorgen, ich bin morgen wieder da. Ich lass dich nur allein, weil die Leute mich brauchen. Du weißt, dass ich muss, ich hab ein Mess auf der Brust. Baby, immer wenn ich geh, wirst du feucht in den Augen. Mach dir keine Sorgen, ich bin morgen wieder da. Was mal wieder ohne mich nicht läuft, bin ich draußen. Du weißt, dass ich muss, ich hab ein Mess auf der Brust. Mess auf der Brust. Immer wenn die Hoffnung versagt, bin ich hier sofort für sie da. Also Baby, bitte komm damit klar. Ich bin mal wieder da. Vertrau mir, ich geb alles, was ich hab. Mein letztes Cent, ich zerreiß es sofort. Drück Escape bei die Faust und heb an. Baby, tut mir leid, ich komm heute nicht nach Haus. Mach dir keine Sorgen, ich bin morgen wieder da. Ich lass dich nur allein, weil die Leute mich brauchen. Ich muss, ich hab ein Mess auf der Brust. Baby, immer wenn ich geh, wirst du feucht in den Augen. Mach dir keine Sorgen, ich bin morgen wieder da. Was mal wieder ohne mich nicht läuft, bin ich draußen. Du weißt, dass ich muss, ich hab ein Mess auf der Brust. Mess auf der Brust.